Sie hören den Deutschlandfunk. Auch hierzulande wird der angebliche Feldzug gegen den Irak zum Thema. Erneut warnt Bundeskanzler Schröder die amerikanischen Freunde vor Abenteuern. Vizekanzler Fischer wird es heute Abend im ARD-Fernsehen ebenfalls tun. Der außen- und sicherheitspolitische Experte im Stoiber-Team, Wolfgang Schäuble, hat sich dagegen für eine deutsche Beteiligung an diesem Feldzug ausgesprochen. Unter Bedingungen, versteht sich. Das Thema könnte den Wahlkampf also noch etwas beleben, auch wenn ein Angriff gegen das Regime in Bagdad frühestens Ende November zu erwarten ist. Zu viele Indizien sprechen gegen einen früheren Beginn eines Irak-Feldzugs. Bundeskanzler Schröder sprach in Hannover vor Betriebsräten und Gewerkschaftern. Werner Nording war dabei. Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor Betriebsräten und Gewerkschaftern in Hannover hat Bundeskanzler Gerhard Schröder sich besorgt gezeigt, dass im Konflikt mit dem Irak die falschen Prioritäten gesetzt werden. Seine Regierung habe sich am Kampf gegen den internationalen Terrorismus beteiligt. Das legitimiere dazu, davor zu warnen, ohne eine politische Konzeption für den Nahen Osten zu haben, jetzt über Krieg im Irak zu diskutieren und darüber zu reden. Ich kann nur davor warnen, sagte Schröder wörtlich, ohne die USA zu nennen. Ich gebe zu bedenken, dass derjenige, der wo reingeht, sehr genau wissen muss, was er dort will und wie er wieder rauskommt. Jene Form der Arbeitsteilung, die da lautet, die Deutschen stehen zwar nicht zur Verfügung, aber sie bezahlen, diese Form der Arbeitsteilung gibt es nicht mehr, jedenfalls nicht mit mir, sagte der Bundeskanzler weiter. Die Konsequenz des 11. September ist, Deutschland ist ein Land, das bereit und in der Lage ist, häufig mehr als andere Solidarität im Bündnis zu üben, ist ein Land zur Solidarität fähig, zu Abenteuern nicht bereit und ist längst kein Land mehr, in dem Scheckbuchdiplomatie Politik ersetzt. Ich denke, auch das, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir in den letzten Jahren klargemacht. Und das macht mich sicher, dass wir ungeachtet von Umfragen, die besser sein könnten, gar keine Frage, dass wir ungeachtet von dem am Ende die Nase vorn haben werden. Und deswegen wiederhole ich auch hier, es kommt nicht darauf an, wer zuerst startet, sondern es kommt darauf an, wer zuerst ankommt. Und das werden wir sein, mit eurer Hilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor rund 1000 Zuhörern forderte Schröder die Arbeitnehmer auf, die seiner Meinung nach positive Leistungsbilanz der Bundesregierung offensiv zu vertreten. Auffällig an der Schröder-Rede war, dass er wesentlich aggressiver als bisher mit seinem Herausforderer Edmund Stoiber umging. Und ich habe ja vorgestern was erzählt gekriegt, auf Rügen, dass Stoiber auch da gewesen war. Ich bin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sofort zu den berühmten Kreidefelsen, um zu gucken, ob die noch da sind. Ich sage euch, lasst euch da nichts vormachen. Da wird viel in Watte gepackt, in solche Begriffe wie Günstigkeitsprinzip abschaffen. Und ich sage euch, nach dem Wahltag werden diejenigen, die nicht aufgepasst haben, als Menschen, die nicht von Vermögen leben, sondern von ihrer Hände, ihrer Köpfe Arbeit, sich schwarz ärgern, wenn sie nicht rot gewählt haben. Das war der Bundeskanzler Schröder in einem Bericht von Werner Nording aus Hannover. Für die mangelnde technische Qualität mancher O-Töne bitten wir um Nachsicht. Trotz der Zuversicht des Kanzlers, es stehen neue Hiobsbotschaften für Rot-Grün ins Haus. Die Arbeitslosigkeit hat im Juli wohl die 4-Millionen-Marke übersprungen. Davon gehen jedenfalls Arbeitsmarktexperten in ihren jüngsten Prognosen aus. Schon deshalb kommt den Arbeiten der Hartz-Kommission besondere Bedeutung zu. Und die Kommission scheint das auch zu beherzigen. Sie will jetzt auch Maßnahmen für Ostdeutschland vorschlagen. Axel Brauer-Rabinowitsch fasst zusammen.